Dorfer geht. Er wackelt mit dem Schwänzchen, wenn er steht. Du liebst den kleinen Kläffer, obwohl ihm vieles fehlt. Dein Hund hat nur drei Pfoten, doch er geht. Die Stubenfliege summt wie wild herum. Sie hat nicht viel im Kopf, ist eher dumm. Doch ohne sie wär's gerade fast unheimlich stumm. Die Stubenfliege summt, die Stubenfliege brummt. Fliege summt wie wild herum. Keiner alles, was er gerne hält. Nicht im kleinen Schrank und nicht im Bett. Doch das bisschen, das ich hab, das geb ich dir. Die Tauben sind hoch auf dem Dach, doch dein Spaß. Auf ihrer Weste ist so mancher Fleck.